der Welt von Weiß und Blau. Gern nehmen wir dich auf, gut ist der Freundeskreis. Mach es wie ein Schlumpf, dann kriegst du den ersten Preis. Zweifellos, wir sind ganz groß, wir wissen ja, wo es langs geht. An dem rechten Weg, Alltagshetze, kriegt die Krätze. Wir nehmen uns die Zeit, denn wenn es so alt, dann atme leis. Denn das, was wir hassen, das ist das Rasen, so mitten in den Massen. Und wir sind zufrieden mit unserer Situation. Glückliche Bürger der schlumpfenden Nation. Glücklich am Leben sein, wir lieben es, Schlümpfe zu sein. Die schlumpfige Zeit, die schlumpfige Zeit, die schlumpfige Zeit, die schlumpfige Zeit, die schlumpfige Zeit. Schlümpfe sind wir, lachen enorm. Schlümpfe haben Umgangsform. Wir sind höflich und hilfsbereit. Wir ärgern niemand, machen keinen Streit. Zweifellos, wir sind ganz groß. Wir wissen ja, wo es langs geht. An dem rechten Weg, Alltagshetze, kriegt die Krätze. Wir nehmen uns die Zeit. Denn wenn es so alt, dann atme leis. Denn das, was wir hassen, das ist das Rasen. So mitten in den Massen. Und wir sind zufrieden mit unserer Situation. Glückliche Bürger der schlumpfenden Nation. Glück